»Gestatten Sie?« fragte in diesem Augenblick in mühseligem Deutsch der italienische Offizier und griff nach dem Feuerzeug. Da fuhr aufgeschreckt aus seinen gehitzten Gedanken der alte Mann empor und starrte den Ahnungslosen grimmig an. Der Zorn stand noch heiß in ihm. Einen Augenblick krampfte die Hand den Stock. Dann aber zerrte sich der Mund schon wieder schief herab und zerging in ein unsinniges Grinsen. »Oh, ich gestatte«, wiederholte er, und die Stimme schlug schneidend über. »Gewiss gestatte ich. Alles gestatte ich, was Sie wollen. Alles gestatte ich. Alles, was ich habe, steht ja zu Ihrer Verfügung. Mit mir kann man sich alles gestatten.« Der Offizier sah ihn befremdet an. Der Sprache unkund hatte er nicht ganz verstanden, aber dies schiefe, grinsende Lachen beunruhigte ihn. Der deutsche Herr fuhr unwillkürlich auf, die beiden Frauen kalkweiß. Für einen Augenblick stand die Luft zwischen ihnen allen starr und atemlos wie in der dünnen Pause zwischen Blitz und dem nachrollenden Donner. Aber dann lockerte sich die wilde Verzerrung. Der Stock glitt aus der gekrampften Faust. Wie ein geprügelter Hund kroch der alte Mann in sich zurück und hüstelte verlegen, von seiner eigenen Kühnheit erschreckt. Hastig knüpfte Erna, um die peinliche Spannung abzuschwächen, das abgerissene Gespräch neuerdings an. Der deutsche Baron antwortete mit sichtlich beflissener Heiterkeit, und nach wenigen Minuten schon lief der gestockte Schwall wieder sorglos dahin. Der alte Mann saß vollkommen abwendig inmitten der Schwatzenden. Man hätte glauben können, er schliefe. Der wuchtige Stock, seinen Händen entsunken, pendelte zwecklos zwischen den Beinen. Immer tiefer glitt das Haupt in die aufgestützte Hand. Aber niemand achtete mehr auf ihn. Über sein Schweigen rollte die plaudernde Woge klingend hinweg. Manchmal sprühte an übermütig scherzendem Wort Schaum von Gelächter funkelnd empor. Er aber lag unten reglos, in unendlichem Dunkel, ertrunken in Scham und Schmerz.